hier für dich da und du bist für mich da. Bitte schön, nimm Platz. Wenn es dir passt, bin ich heute dein Gast. Du machst und verlasst mein Zimmer, wärst du hier doch immer. Das wär schön, mein Schatz. Du hast mir heimlich die Liebe ins Haus gebracht. Sie lässt mir keine Ruhe und das hast du gemacht. Nun sitzt die Liebe bei Tag und bei Nacht bei mir und sagt mir immer zu, sie kommt von dir. Ich kann sie gar nicht mehr entbehren, doch ich wollte hören, wann stellst du dich selber bei mir ein? Du hast mir heimlich die Liebe ins Haus gebracht, nun lass mich bitte mit der Liebe nicht allein. Ich hab dir heimlich die Liebe ins Haus gebracht, sie lässt dir keine Ruhe. Und das hab ich gemacht. Nun sitzt die Liebe bei Tag und bei Nacht bei dir und sagt dir immer zu, sie kommt von mir. Du kannst sie gar nicht mehr entbehren, doch du wolltest hören, wann stell ich mich selber bei dir ein?